Knochen auch geschunden. Wir sind immer noch nicht müde, lecken eisern unsere Wunden. Die Parole steht und nach vorne geht der Blick.